Sehr verehrte Genossen und Genossinnen, meine lieben Schwestern und Brüder, vielen Dank, dass ihr heute da seid. Vielen Dank, dass wir ein Teil eurer Gedenkveranstaltung sein dürfen. Familie Bektas ist nicht allein. Wir haben jahrelang dafür gekämpft, dass die Familie Bektas ihre Stimme erhebt. Nun haben sie es geschafft. Sie haben geschafft, ihre eigene Gedenkveranstaltung selbst zu planen mit solidarischen Menschen. Wir zeigen dieser Gesellschaft, dass Betroffene, dass Opfer keine Statisten sind, sondern die Hauptzeugen des Geschehenen. Wir werden überall gemeinsam sein und Faschismus bekämpfen und Rassismus. Ich möchte auch einige Wörter sagen für die Künstlerin, die diese Skulptur entworfen hat, Zeynep Delibalta. Ich habe die Gelegenheit gehabt, sie kennenzulernen. Dieser besondere Mensch hat diese Skulptur sozusagen ins Leben gerufen. Als wir uns das erste Mal getroffen haben und über diese Skulptur gesprochen haben, hat sie gemerkt, dass sie selbst eine Migrantin ist. Sie hat gemerkt, dass sie selbst indirekt betroffen ist von Rassismus und dass sie ihren Beitrag leisten muss, damit diese rassistischen Taten aufhören. Ich weiß, dass dieser besondere Mensch irgendwo da oben mit Burak zusammen heute auf uns hinabschaut. Sie ist mit meiner Schwester, meiner Oma und meiner Cousine zusammen und mit Uri Giallo und mit Amadeo Antonio. Sie gucken alle auf uns runter und sind stolz auf uns, dass wir gegen Rassismus und Faschismus kämpfen. Vor zwei Tagen wollte in Kassel die Kasseler Institution die Gedenkveranstaltung absagen. Der Hintergrund war, sie hatten Angst. Sie hatten Angst, dass Kurden die Demonstration stürmen. Wir haben keine Angst davor. Wir wissen ganz genau, dass Kurden, Türken, Albaner, Afghaner, egal wer, diesen institutionellen Rassismus, aber auch diesen Rassismus ausgesetzt sind. Wir müssen gemeinsam diesen Rassismus bekämpfen und sagen, erst recht jetzt, es lebe die türkisch-kurdische Brüderschaft, es lebe die Brüderschaft der Kulturen. Yaşasın Türk, Türk Kardeşliği. Kahrolsun Faşizm, kahrolsun Rassismus. So.